Ladies and gentlemen, boys and girls, kids of all ages, welcome your host for tonight's podcast, which includes a review from Monday Night Raw. And here is your host. He is the only, the real one. This is the Hearsay Man. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling Takeover Podcasts. Und mit diesem wohl, neuen Intro sozusagen. Zwar wird dieses jetzt nicht öfters kommen, aber ich habe mir mal eine kleine Idee ausgedacht und wollte sie euch einfach mal zeigen. Und wenn sie nicht ankommt, werde ich diese auch nicht mehr machen. Und wie ich schon in der Ankündigung gesagt habe, haben wir heute die Raw Review dabei. Und zwar von der Raw Ausgabe, Raw Super Show wohlgemerkt. Vom 21.05.2012 von Richmond, Virginia aus dem Richmond Coliseum. Und es war die erste Show nach WWE Over the Limit. Also dieser Pay-Per-View hat mir schon mal vorweg gesagt gut gefallen. Und bei Raw lässt natürlich darauf deuten, dass die ganzen Fäden wie CM Punk gegen Daniel Bryan und so und auch John Cena gegen John Laurinaitis weitergeführt werden. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen, denn die Raw-Ausgabe startete schon mit einer Promo vom guten John Cena und ich fand, dass dies schon mal vorweg gesagt ein guter Start war für Raw und schön auch, dass man hier, jetzt habe ich mich eben verlesen. Das gehört natürlich auch zum Niveau des Podcasts. Also, ja, wir sind ja hier nicht so, dass wir pipapo und alles schickimicki sein muss. Also, die Promo hat mir gut gefallen, ein sehr guter Start. Und mir hat es auch gefallen, dass John Cena hier von sich selber rausgegangen ist. Also, er ist außer sich gegangen sozusagen und hat immer gefragt, wieso Big Show, wieso hast du das gemacht und wieso ist das passiert und wieso hat er ihm den Knockout-Punch verpasst. Dann kommt die Musik des General Manager of both Monday Night Raw and Friday Night SmackDown, Mr. John Laurinaitis. Einfach mal aufstehen und klatschen für den guten Mann, denn er kam mit seinen vielen, vielen Verletzungen raus, zu denen unter anderem, da können wir gleich mal gucken, was da dazu gehört. Er fügt hinzu, dass weder sein linker Arm noch seine Beine bewegen kann und es waren sehr, sehr viele Verletzungen, also da hatte sich was gebrochen, da irgendetwas ausgekugelt, also keine Ahnung. Und man sieht aber, er ist lädiert und er kommt mit dem People Power Scooter raus. Er kommt mit dem People Power Scooter raus. Ja. Und er hat eigentlich von meiner Seite aus eine sehr, nicht unbedingt sehr gute, aber gute Promo gehalten. Und zählt diese Dinge auf. Eben diese Verletzungen. Und das verleiht den Leistungen von John Cena natürlich noch mehr Eindruck. Und man sieht auch, was dieser dem guten John Laurinaitis angetan hat. Und man sieht auch, wenn man weiterdenken möchte, dass hier John Cena schon sehr rapide zu Werke ging. Und einfach mal hier den guten John Laurinaitis sozusagen aus der WWE kicken wollte. Wörtlich und sinnbildlich genommen. Und danach zuerst kam ja Eve hinaus und hat dann eben den Vice President of Talent Relations and also General Manager of both Monday Night Raw and Friday Night SmackDown, Mr. John Laurinaitis, angekündigt. Und dieser kam halt dann heraus, hat die Promo gehalten und das hat er aber im Stehen gemacht und hat dabei eine Krücke dabei gehabt und Eve hat ihm sogar helfen müssen, diese Krücke unter seinen Arm einzuklemmen. Ja, dann kam auch der angesprochene Großshow. Der Big Show kam heraus. Und sieht auch schon für seinen ersten Auftritt nach seinem, bis dahin angenommenen Heel-Turn schon sehr viel Heat. Und im Anzug sieht natürlich der gute Big Show noch mehr nach einem Heel aus, wie es auch bei The Miz, Chris Jericho, Batista, wer war denn noch im Anzug? Ric Flair, Triple H, bei denen alles war das der Fall. Und wir haben auch gute You Suck Chains bekommen. Also Big Show wird hier schon sehr als Heel angenommen, wobei ihm natürlich auch seine Statur weiterhilft. Und Big Show erklärt, dass der Grund für sein Handeln sei, dass ihm keiner in seiner aktiven Jahren Sympathie zukommen lassen hätte. Also das kann man mal nicht bestätigen, denn der gute Big Show wurde ja schon stets bejubelt, wenn er Face war. Und man kann jetzt nicht sagen, dass er die ganze Zeit seiner Karriere nur Antisympathie gesammelt hat. Und er habe jetzt einen festen Vertrag, hat er noch verlauten lassen, was ihn auch seiner Meinung nach sehr stolz macht. Und auch fragt er alle, wie sie es wagen können, über ihn zu urteilen. Ja, das kann sich der gute Big Show selber erklären nach diesem Heel-Turn, wieso die meisten der Fans jetzt schlecht über ihn urteilen, aber natürlich ist das ja auch der Sinn davon. Big Show geht dann wieder raus und dann kommt er. Ah, auf ihn haben wir alle gewartet. Es ist David Otunga. David Otunga kommt heraus und stellt nochmal klar, dass Cena gegen Lauren Idas verloren hat. Welch ein Wunder. Hätte man nicht den Pay-Per-View gesehen, würde man nun von David Otunga darüber informiert werden. Klasse der Mann. Und er meint auch noch, dass er gegen ihn selber verlieren würde. Also Otunga meint, dass John Lauren Idas wohl auch nun gegen David Otunga verlieren wird. John Cena gegen David Otunga verlieren wird. Und John Cena meint, er wäre nicht in der Verfassung, dieses Match zu bestreiten. Und wenn es Otunga wagen würde, in den Ring zu kommen, dann würde er, wie es John Cena gesagt hat, Otunga verletzen. Und meine Meinung, allgemein gefasst, ist, dass dies eine sehr, ja, schon geile Promo war. Vor allem von Show, von Big Show. Und Cena und John Reynolds haben auch gute Arbeit gemacht. Und für mich ein guter Start in die Raw-Ausgabe. Und man hat hier zum Beispiel nicht gleich Daniel Bryan und keine Ahnung wen gebracht, sondern man hat direkt auf die Fehde John Cena gegen Big Show ist man eingegangen. Und ich finde jetzt gar nicht so schlecht, dass man diese Fehde macht. Weil es gäbe natürlich auch noch David Otunga gegen John Cena. Wer will das sehen? Da bin ich mit Big Show schon mehr zufrieden. Und vielleicht kriegen wir ja wieder auch ein WrestleMania-Match wie bei WrestleMania 25. Und naja, da müsste Edge noch zurückkommen. Aber das kann man alles in die Wege leiten. Und dann hatten wir das Match. Das erste Match. Entschuldigung. John Cena gegen David Otunga. Und im Match war der Ablauf, dass zuerst John Cena David Otunga verfolgt. David Otunga dann im Ring ist und John Cena sozusagen in den Ring sliden will. Otunga kommt mit ein paar Schlägen. Jedoch feiert John Cena ein sehr schnelles Comeback mit dem Attitude Adjustment, beziehungsweise zuvor seinen Standard Moves, Attitude Adjustment und ja, jetzt habe ich hier STG, aber das ist nicht sein, STF heißt sein Finisher. Und auch muss hier David Otunga aufklopfen und Sieger durch Aufgabe ist der gute John Cena. Und John Cena wird aber nach dem Match noch von Tyler Rex, Kurt Hawkins sowie den neuen, naja, nicht unbedingt neuen, aber neu bei Raw und SmackDown eingeführten Tag Team von Darren Young, Mr. No Days Off und The Big Deal, Titus O'Neil, attackiert. Und danach kommt dann Sheamus, der World Champion, macht den Save und die Faces entledigen sich der Heels. Und ja. Der gute John Laurinaitis meint, die vier Leute sollen wieder Backstage gehen. Also die vier Leute, das wären hier Hawkins, Rex, Young und Titus. Da er ihnen nicht die Erlaubnis gegeben hätte, hier mitzumischen. Und dann kommt noch die Ankündigung von John Laurinaitis. Heute der Main Event, Lumberjack Match 2. Die 2 wären hier Sheamus und John Cena. On 3, mysteriöse Partner bis jetzt, Handicap Match. Beziehungsweise 3 mysteriöse Gegner. Und meine Meinung, das Match zeigt einfach nur, dass Cena kurzen Prozess machen möchte, beziehungsweise kurzen Prozess macht. Und ich finde es auch super, dass die beiden Teams durch People Power in den Shows etabliert werden, weil anscheinend sind sie so etwas wie Bodyguard und Enforcer, sogar ein persönliches Stable vom guten John Laurinaitis. Und der Sheamus Save war okay. Und hätte man aber auch jeden anderen nehmen können, meiner Meinung nach. Also Sheamus hat hier nicht gerade etwas zu seiner eigenen Fehde gegen Del Rio, die wohl geplant ist, beigesteuert. Und war jetzt nicht unbedingt so toll, dass man hier wieder den SmackDown World Champion mit den Raw Superstars paaren muss und auch mit dem obersten Raw Superstar John Cena paaren muss. Also, aber großartige Ankündigung, finde ich, weil so ein Match hatten wir schon lange nicht mehr und mit Lumberjacks außen noch viel spannender. Dann hatten wir das zweite Match des Abends. Alberto Del Rio. Wir kommen gleich noch darauf, warum ich das gemacht habe. Gegen die Viper Randy Orton. Und zuerst kommt die K, beziehungsweise der gute Justin Roberts sagt: Please welcome Alberto Del Rio's personal ring announcer, Ricardo Rodriguez. Ja, der gute Ricardo Rodriguez möchte zur Ankündigung ansetzen. Doch da hören wir die Musik vom United States Champion, Santino Marella. Und dieser will hier Ricardo Rodriguez noch zeigen, wie man richtig Ankündigungen macht. Also er will sich hier mal auch als Ringsprecher üben. Und Santino hat seiner Meinung nach natürlich auch das Talent dazu. Und Ricardo kommt nicht aus dem Anzug heraus, also er möchte hier zeigen, dass er sozusagen auf Santino einschlagen möchte, wenn man es so nimmt. Und er möchte seinen Anzug ausziehen, nur scheint er anscheinend zu eng anzulegen. Und Santino teast dann, dass er die Cobra zeigen will. Und Ricardo schaut schon so, mehr weinerlich. Und ja, dann gab es die Cobra. Und dann kündigt Santino Marella den guten Alberto Del Rio an. Also das Segment war lustig, jedoch nicht von großer Bedeutung wie in der Show, beziehungsweise auch von kurzweiliger Unterhaltung beziehungsweise Belustigung. Also es war lustig, man kann es machen, aber es war jetzt nicht von großer Bedeutung und zum Glück auch nicht. Und nach der Pause regt sich der gute Alberto Del Rio sichtlich über Santinos Ankündigung auf. Ich habe mir auch gefragt, wieso er nicht herauskommt und Ricardo Rodriguez geholfen hat, aber anscheinend scheint Ricardo Rodriguez nur Fußvolk für Alberto Del Rio zu sein. Und im Match gegen Randy Orton geht Del Rio nach der Schulter von Randy Orton, aber Randy Orton kommt mit ein paar Tritten zurück und Randy will dann den Hangman's DDT zeigen, wird aber von Del Rio vom Apron befördert. Beziehungsweise er wird, glaube ich, nach draußen geworfen. Dann kommt Randy mit ein paar Headbutts-Schlägen, aber Del Rio greift wieder den Arm an. Und Del Rio möchte auch noch einen Running Dropkick zeigen, der gegen die Seile anscheinend dann, weil Randy Orton hing zwischen dem ersten und zweiten Ringseil und ja, da wollte Del Rio dann mit dem Running Dropkick kommen und da fliegt aber Del Rio durchs zweite Seil durch, mit dem Hintern auf den Boden. Und dieser Spot ist natürlich nicht ungefährlich, muss man sagen, aber hat er gut gemacht. Und dann will Randy Orton eben mit dem gewöhnlichen Comeback zurückkommen, möchte zuletzt den RKO zeigen, wird aber dann von Chris Jericho, ja, dem guten Chris Jericho, der ist ja auch mal wieder da. Der hat ja auch mal wieder Relevanz, nachdem er jetzt die letzten paar Monate abgelost hat. Und er haut ja einfach mal Randy Orton mit einem schönen, ehrlichen Codebreaker um. Und Chris Jericho meint, er sei der Beste der Welt in dem, was er tut. Dies hat er auch schon öfters gesagt und öfters gesagt auch hier zu Randy Orton. Und nach zwei weiteren Codebreakers gegen Randy Orton ist dann die Geschichte gebacken, wodurch der Sieger durch die Q Randy Orton ist. Und mir ist aufgefallen, der erste Codebreaker ging gut, der zweite war nicht so gut. Und man kann, ja, anscheinend Chris Jericho ist ja anscheinend so viel Professionalität in einem Menschen anscheinend und hat gemerkt, ja, diesen Codebreaker können wir nicht zeigen. Beziehungsweise dieser war schlecht gemacht. Und dann hat er einfach nochmal einen gezeigt, welcher natürlich dann auch später in den ganzen Videomaterialien gezeigt wurde. Und meiner Meinung nach war es ein gutes Match, war aber sehr Standard gehalten von beiden Leuten. Jedoch schon ein paar schöne Spots dabei, vor allem die ich jetzt rausgenommen habe. Und jedoch der Eingriff von Chris Jericho war klasse. Einfach nur klasse, muss ich sagen. Aber jetzt wird Orton wohl Jericho, wenn der wirklich, es macht ja den Anschein, dass Chris Jericho wirklich die WWE verlassen wird. Zwar weiß man hier nichts Genaues, aber kann gut sein. Anscheinend wird Randy Orton wohl wieder den guten Chris Jericho förmlich aus der WWE kicken. Aber auf Twitter hat Randy Orton verlauten lassen, dass sein Pantkick von der WWE gesperrt wurde, da dieser dieser Puntkick wohl das Risiko der Gehirnerschütterungen steigern würde. Ja, anscheinend kann er diesen Puntkick doch nicht lostreten, aber vielleicht findet man noch irgendeine Lösung dafür. Dann kommen wir zum guten alten Yes! Yes! Yes! Und die Rede hier ist hier von Daniel Bryan, welcher eine Promo zum Match gegen CM Punk bei Over the Limit hält. Ich habe noch was getrunken, also trinken ist ja wichtig, also muss jeder mal was trinken. Und Daniel Bryan fordert ein Rematch und zeigt das Videomaterial, welches besagt, er hätte durch Submission gewonnen. Was man natürlich in dem Video auch sehr gut gesehen hat. Nur hat man eben den 3-Count vom Referee, bevor CM Punk abgeklopft hat, rausgeschnitten. Aber nein. Daniel Bryan, der editiert nichts. Der ist die Wahrheit in Person. Ein ganz guter Mensch. Und ja, das ist bestimmt so, wie es war. Und ja, CM Punk hat verloren. Also muss man ihm schon glauben. Und CM Punk kommt natürlich auch heraus und zeigt das Video von SmackDown, in welchem Daniel Bryan im Match CM Punk gegen Kane, The Big Red Monster Kane, der Gastkommentator war. Neben Booker T, Michael Cole und Josh Matthews, wenn ich mich nicht irre. Und hier hat Daniel Bryan, anscheinend wollte er mit dem Stuhl auf CM Punk einschlagen, hat sich aber dann dafür entschieden, auf Kane einzuschlagen, sodass dieser durch die Q gewinnt. CM Punk hat dann den Stuhl in der Hand gehalten und wollte mit diesem anschließend noch Daniel Bryan verfolgen. Aber dieser rannte davon und Kane sah nur noch Punk mit dem Stuhl und nutzte diesen auch gegen Punk. Und es hatte halt den Anschein, als würde Punk Kane angegriffen haben. Und meiner Meinung nach eine sehr gute Promo, die Fehde der beiden auch mehr ausgebaut, weiter aufgebaut, wie auch immer hat. Und CM Punk ist anscheinend, wie er auch schon hier beim Kommentar neben Jerry the King Lawler und Michael Cole gesagt hat, ist hier schon irgendwie der Matchmaker und alles und dies. Und, denn er hat Daniel Bryans Gegner angekündigt für das heutige Match. Und dies ist niemand Geringeres als der zuvor gesehene Big Red Monster Kane. Ja, komische Konstellation. Denn wir haben Daniel Bryan als einen Heel und Kane als einen Heel. Also das hat wieder mal, naja, nicht unbedingt sehr viel Sinn ergeben von der WWE. Und ja, hat nicht unbedingt so geklappt, wie man sich wohl das vorgestellt hat. Denn hier hat das Publikum nicht gewusst, wen sie anfeuern sollten. Einfach mal sie im Pappe jubeln, dann geht das schon. Das Match war sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Vielleicht Kane mit einer leichten Oberhand, wenn man ganz genau ins Detail geht. Geht, jetzt kommen wir schon ins Bayerische. Und Kane läuft über die Seile. Das muss man sich so vorstellen, also Daniel Bryan hat die Seile nach unten gezogen und Kane war im Lauf und ist über diese, ja, mehr oder weniger gestiegen unterm Laufen. Daniel Bryan kommt mit einem schönen Suicide Dive, wo man anmerken muss, dass die Ring of Honor Fans dies wahrscheinlich mit lautstarken Klatschen bejubelt hätten, jedoch die WWE Crowd hier nicht unbedingt so, ja, im Move dabei war, wie man sich das vorstellt. Und Punk möchte Kane mit dem Stuhl attackieren, also so hat es den Anschein. Bryan verhindert dies und jedoch sieht Kane den Stuhl, haha, in der Hand von Daniel Bryan und fertigt dann einfach mal Daniel Bryan mit dem Stuhl ab. So wie zwei Chokeslams im Ring. Danach nimmt sie im Punk noch Daniel Bryan in die Anaconda weiß. Also meiner Meinung nach eine sehr gute, eine großartige Fortführung der Story in diesem Match. Und mit CM Punk am Kommentatorenpult natürlich ein großartiger Kommentar dabei gewesen. Und Punks Aktion mit dem Stuhl habe ich auch als großartig empfunden. Und auch die Aktionen nach dem Match, beziehungsweise die Aktionen, die zum DQ geführt haben, haben mir auch gut gefallen. Ja, eigentlich haben wir nicht alles richtig gemacht. CM Punk hat wieder die Rache bekommen für das, was ihm Daniel Bryan angetan hat. Und dann geht's auch schon zum vierten Match. Mit dem neuen Intercontinental Champion Christian. Welcher? Ja. Jetzt müssen wir mal innehalten. Überlegen wir uns einfach mal, gegen wen er angetreten sein könnte. Vielleicht gegen einen The Miz, Jack Swagger, Randy Orton, meiner Meinung nach auch Hunico. Nein, es war, ja, er war es. Der Mann mit der Box. Mit der Hut, mit der Turbanbox. Es war Jinder Mahal. Und Jinder Mahal bekommt hier in diesem Match die Überhand. Und meiner Meinung nach zeigt er sein Können hier wirklich gut, dass er gar nicht so schlecht ist, wie öfters gesagt wird. Christian mit seinem Comeback, welches dann in den Killswitch sowie den Frog Splash als Finisher mündete. Und nachdem er sich auch, muss man anmerken, nachdem er sich aus dem Chinlock von Mahal befreite. Und Sieger via Pinfall Christian. Meiner Meinung nach war es aber dennoch ein Standard-Match. Jedoch aufgrund, dass Mahal mehr zeigen durfte und Christian Beck ist ganz okay. Und Mahal war hier, ich weiß nicht, was man hier ausdrücken wollte, denn Mahal verliert fast jedes Match. Doch bei Superstars, das fast eigentlich keine Relevanz zu Raw hat, dafür er mal ein Match gewinnen und hier gegen Christian den neuen Intercontinental Champion antreten. Und das auch in einem verhältnismäßig langen Match. Ja, aber mich hat's gefreut, dass hier Christian wieder gewonnen hat. Zwar hat man hier gar nicht gezeigt, zum Beispiel, dass er Face geturnt wäre. Aber das muss man nun so hinnehmen. Ich find's nicht schlimm. Ich mag Christian mehr als Face wie als Heel. Denn das One-Man-Match-Gimmick hat mich sehr genervt. Und ja, dann kommen wir schon zum fünften Match. Noch ein Match, dann sind wir durch. Fünftes Match. Beth Phoenix gegen Kelly Kelly. Siegerin via Pin nach dem Glam Slam bei Phoenix. Ein standardiven Match. War nicht unbedingt herausstechend. Layla hat sich das Match Backstage angeguckt. Ja. Also die aktuelle Situation, nur wenn Karma back wäre, wenn Karma zurück wäre, würde mich die Divas in Situation wieder interessieren, aber meistens spule, wie auch hier, habe ich die Divas vorgespult und einfach mal kurz, jetzt kurz vorher noch mal angeguckt, damit ich da noch was dazu schreiben kann. Also war nicht unbedingt berauschend. Main Event Time. 2-on-3 Handicap Match mit Lumberjacks surrounding the ring. Sheamus und John Cena gegen Dolph Ziggler, Chuck Swagger und Tensai. Lumberjacks sind hier, habe ich mir angemerkt, nur laute Heels. Und wieso heißt der gute Mann nicht mehr Lord Tensai? Vielleicht hängt das an seiner Kleidung. Vielleicht hängt das daran, dass er letztens Sakamoto weggeschubst hat und deshalb den Lord-Titel wegbenommen hat. Ich weiß es nicht. Also er hat jetzt eine Gimmick-Veränderung anscheinend. Denn Tensai heißt irgendwie, glaube ich, Zerstörung oder so auf Japanisch. Wobei ich das blöd finde, dass man hier nur noch sagt, and their opponents, the show of Dolph Ziggler, the All-American-American Jack Swagger and Tensai. Dann würde ich dich doch The Show of Dolph Ziggler, The All-American-American Jack Swagger and Lord Tensai besonnen. Aha, das habe ich geübt. Oh.